Ja, grüßt euch, hier ist der Udo, ne? Ich wollte mal jetzt hier mit gutem Beispiel vorangehen. Pädagogisch äußerst wertvoll. Ja, und ich begehe jetzt hier Selbstmord gegen rechts. Ein Herz, komm, ich kann doch!